It's a machine. It works like a little animal. What do you mean? It's a machine. What do you mean? It's a machine. My heart is over, surely. And the heart is pumping and pumping and give all the name of the power. It's a machine. We proudly present the machine. Im Sternzeichen Stier. We'll be right back. Kinder. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Mit wem glaubst du, hast du es hier zu tun? Was meinst du denn? Was meinst du denn? Mit wem glaubst du, hast du es hier zu tun? Ich bin nur ein Nachbar.